Doch Malle bleibt lebenslänglich. Liebe ist vergänglich. Doch Malle bleibt lebenslänglich. Keinen den Flieger, so wie jedes Jahr. Hier singt man geile Lieder mit Ryanair nach Palma. Diese eine Insel hat uns ganz versext. Hier wird Müsli mit Bier gehext. Deutschland oder Frankreich, das ist uns scheißegal. Alle lieben Malle, alle hier im Arenal. Liebe ist vergänglich, doch Malle bleibt lebenslänglich. Liebe ist vergänglich, doch Malle bleibt lebenslänglich. Liebe ist vergänglich, doch Malle bleibt lebenslänglich. Liebe ist vergänglich, doch Malle bleibt lebenslänglich. In der Schinkenstraße, da gehen wir den steil. Das ist unsere Heimat, wir sind Malle geil. Der Helmut verkauft Uhren und das den ganzen Tag. Ich geh lieber trinken, weil ich Bier so mag. Deutschland oder Frankreich, das ist uns scheißegal. Alle lieben Malle, alle hier im Arenal. Liebe ist vergänglich, doch Malle bleibt lebenslänglich. Liebe ist vergänglich.